dass seine Stimme unnatürlich bewegt und sein Benehmen ungewöhnlich erregt waren. So beugte er sich zum Beispiel bei diesen letzten Worten vor, berührte mein Knie mit gespreizten Fingern und schaute mir bleichen Antlitzes ins Gesicht. Ich sah, dass in seinen Augenhöhlen Feuer brannte und dass die Falten um seinen Mund sich spannten und zuckten. Selbst der Eintritt Rorys und der Beginn unserer Mahlzeit vermochten ihn nicht einen Augenblick von seinem Gedankengang abzubringen. Zwar ließ er sich herbei, mir einige Fragen über meine Universitätserfolge zu stellen, aber mir war, als wäre er nur halb mit den Gedanken bei der Sache. Und selbst bei seinem extemporierten Tischgebet, das wie gewöhnlich lang und weitschweifig war, konnte ich die Spuren seiner Gedankentätigkeit verfolgen. Er betete, dass Gott in Gnaden sich vier armer, schwacher, törichter und sündhafter Geschöpfe in ihrer Verlassenheit am Rande der großen, mächtigen Gewässer erbarmen möge. Bald kam es zu einem Gedankenaustausch zwischen ihm und Rory. »War es da?« fragte mein Onkel. »Oh ja«, sagte Rory. Ich bemerkte, dass beide gleichsam beiseite und in einiger Verlegenheit sprachen, und dass Mary selbst errötete und auf ihren Teller niedersah. Teils um meine Eingeweihtheit zu zeigen, teils um die Gesellschaft der Peinlichkeit zu entreißen, teils auch aus Neugierde verfolgte ich das Thema weiter. »Ihr meint den Fisch?« fragte ich. »Welchen Fisch?« rief mein Onkel. »Fisch«, sagte er, »Fisch. Deine Augen sind geblendet, Mann. Dein Kopf ist von weltlicher Weisheit stumpf. Fisch. Ein Geist ist es.« Er sprach mit großer Heftigkeit, wie im Zorn. Mag sein, dass ich nicht willens war, mich so kurz abweisen zu lassen, denn junge Leute lieben den Widerspruch. Zumindest erinnere ich mich, ihm eine rasche Gegenantwort erteilt zu haben, die seinen kindischen Aberglauben verwarf. »Hm, und er kommt von der Universität«, höhnte mein Onkel Gordon. »Gott weiß, was sie die jungen Leute dort lehren. Sicherlich nichts Nützliches. Glaubt er denn, Mann, dass in der salzigen Wüste da draußen Tag für Tag nichts anderes ist als Seegras, Sägetier und der Sonnenschein? Nein, das Meer ist wie das Land, nur gefährlicher. Gibt es Menschen auf dem Lande, dann auch im Meer. Tot mögen sie wohl sein, aber Menschen sind es. Und was die Teufel anbetrifft, so gibt es keine wie die Meerteufel. Die Landteufel sind, wenn man's recht betrachtet, gar nicht so schlimm. Vor langer Zeit, als ich noch ein junger Bursch war, kannte ich einen alten, kahlen Geist im Moor von Peewee. Ich hab ihn selbst gesehen, wie er, grau wie ein Grabgestein, am Erdboden hockte.